C1B. Ich möchte mit Ihnen über den Patienten mit den Schulter- und Halswirbelsäulenbeschwerden sprechen, den wir gerade vor uns hatten. Ist Ihnen irgendetwas Besonderes an ihm aufgefallen? Ich fand es bemerkenswert, dass er irgendwie abwesend auf mich wirkte. Also ich empfand ihn eher als arrogant und unsympathisch. Können Sie das begründen? Der kam herein und man konnte sagen, was man wollte. Er hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Was meinen Sie genau mit keine Reaktion zeigen? Er hat nie sein Gesicht verzogen. Nicht mal ein angedeutetes Lächeln. Als würde ihn das hier gar nicht interessieren. Richtig, er wirkte sehr teilnahmslos, obwohl wir uns sehr um ihn bemüht haben. Würden Sie die Gesichtszüge als starr beschreiben? Ja, so wie ein Revolverheld aus einem Western oder ein Pokerspieler. Rufen Sie sich doch bitte in Erinnerung, wie der Patient hereingekommen ist, falls Sie darauf geachtet haben. Sie meinen sein Gangbild?